SWR 2, Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Heute am 16. Juni feiert SWR 2 den Bloomsday 2012. Bis in den frühen Morgen bringen wir das Hörspiel Ulysses nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Das nun folgende 12. Kapitel spielt um 17 Uhr. Das ist die Zeit, zu der man sich in Dublin zum Bier trifft und von den Erlebnissen des Tages spricht. Auch in diesem Kapitel wechselt die Erzählperspektive. In grobschlächtiger Sprache formuliert hier ein namenloser Ich-Erzähler seine Erinnerungen an sein Treffen um 17 Uhr mit Joe Haynes in Barney Kiernans Pub. Die beiden reden verächtlich über einen jüdischen Händler und vertrinken mit Gleichgesinnten Bentham Lyons Wettgewinn vom Pferderennen, den er einem Tipp von Leopold Blum am Morgen zu verdanken glaubt. Leopold Blum, der 40-jährige Anzeigenverkäufer und einer der Helden des Ulysses, wartet währenddessen an der Straßenecke auf Martin Cunningham. Mit ihm will er bereden, wie der armen Witwe des heute beerdigten Paddy Dignam finanziell geholfen werden kann. Joyce gab dem 12. Kapitel den Namen Kyklop. Blum gerät hier wie Odysseus ins Land der einäugigen, unzivilisierten Riesen. Aus der Perspektive der Kyklopen lässt Joyce somit hier in gewissem Sinne erzählen. Denn über Leopold Blum wird hier zwar viel geredet, aber direkt zu Wort kommt er nicht. Einer der Kyklopen, der einäugige Polyphem der Odyssee, ist bei Joyce ein schlicht Bürger genannter Mann, der die Gäste im Pub in nationalistischer und antisemitischer Weise gegen den irischen Protestanten Blum, der ursprünglich aus einer jüdischen Familie stammt, aufhetzt. Joyce gibt seiner in diesem Kapitel benutzten Erzähltechnik den Namen Gigantismus. Das derbe Gerede des Ich-Erzählers wird dabei immer wieder von essayistischen Einschüben durchzogen und verfremdet. Sie persiflieren journalistisches Halbwissen über irische Sagen und Mythen, nationale Legendenbildung, Literatur und Politik, was als gigantische Überheblichkeit zu verstehen ist. Hören Sie nun Kyklop, das 12. Kapitel der Hörspielfassung von Ulysses nach James Joyce. Ich war just so am Gange und vertrieb mir die Zeit bei dem ollen Treu von der Dubliner Hauptstadtpolizei an der Ecke Arborhill da. Und verdammt noch eins, da kommt doch so ein Dreckskerl von Schornsteinfeger lang und rammt mir um ein Haar sein Apparat ins Auge. Ich drehe mich um und will ihm die Leviten lesen. Aber da, wen sehe ich da die Stony-Better langzockeln? Keinen anderen als wie Joe Haynes. Schau mal an, der Joe, sage ich, wie stehen denn die Aktien? Hast du diesen verdammten Kaminputzer gesehen, wie der mir fast das Auge rausgehauen hat mit seinem Besen? Ruß bringt Glück, sagt der Joe. Wer war denn der alte Eiersack, mit dem du da eben gequattert hast? Der olle Treu, sage ich, der mal bei der Polenta war früher. Also ich schwanke doch wirklich, ob ich den Kerl nicht anzeige. Wegen Verkehrsbehinderung mit seinen Besen und Leitern. Was hast du in der Gegend hier eigentlich zu suchen? Sagt Joe. Leider gar nicht wenig, sage ich. Hab dann verdammt gerissenen Dieb vor. Drüben bei der Garnisonskirche, Ecke Chicken Lane. Der alte Treu hat mir gerade was gesteckt über den. Ja, also der hat sich Gott weiß was für eine Menge Tee und Zucker geklemmt. Sollte 3 Schilling die Woche zahlen. Sagte, er hätte einen Bauernhof in County Down. Von einem Knilch namens Moses Herzog. Da drüben, nahe Hatesbury Street. Beschnitten, sagte Joe. Jo, sage ich. Bisschen kurz an der Spitze. Ein alter Ganef namens Garrity. Sitze ich ihm jetzt schon seit 14 Tagen im Nacken und krieg keinen Penny von ihm raus. Auf sowas hast du dich jetzt verlegt? Jo, sag ich. Wie sind die Helden gefallen? Den Leuten ihren miesen und zweifelhaften Schulden eintreiben. Aber das ist der ausgepichteste Gauner, dem man im Laufe eines Tages bloß begegnen kann. Und das Ponem von dem Kerl, also, das besteht aus Blatternarben, als hätt's Pusteln geregnet. Richten Sie ihm aus, sagt er. Er soll sich unterstehen, sagt er, das soll er bloß mal, und sich hier noch einmal vorbeischicken. Und wenn er es tut, sagt er, dann soll er sich vorsehen. Dann bringe ich ihn vor Gericht, wegen dass er ohne Gewerbeschein macht. Und hat sich dabei selber den Wanst vollgeschlagen, dass er fast platzt. Jesus, hab ich lachen müssen, wie das Jüdlein da aus der Haut gefahren ist. Trinkt er sich mal einen Tee? Frisst er sich mal einen Zucker? Was zahlt er mich da nicht mein Geld? Sag mir, bist du nicht strenger Temperenzler? Kein Schluck zwischen den Trinkzeiten, sag ich. Wie wär's, wenn wir unserem Freund mal eine kleine Aufwartung machen, sagt Joe. Komm mit rum zu Bunny Kiernan. Ich muss unbedingt den Bürger sehen. Bunny, unser Schätzchen, sag ich. Wird gemacht. Gibt's sonst was Schönes Neues, Joe? Kein bisschen was, sagt Joe. Ich war oben in City Arms auf der Versammlung. Und was war denn da, Joe? Viehhändler, sagt Joe. Wegen der Maul- und Clownseuche will ich den Bürger gleich prüber am Stecken. Sind wir denn also zu Bunny Kiernan rein? Und na klar, da sitzt der Bürger auch dick in seiner Ecke und unterhält sich großkotzig mit sich selbst. Und der verdammte räudige Köter Gary Owen hockt ebenfalls da und wartet, was ihm der Himmel heute wieder in die Kehle regnen lassen wird. Da sitzt er, sage ich. Und der verdammte Köter fängt gleich an zu knurren, dass es einem kalt über den Buckel laufen könnte. Wenn eine leibhaftige Tat der Barmherzigkeit, wenn dem mal jemand das Leben aus den Knochen schlagen würde, dem verdammten Vieh. Gerade habe ich noch gehört, und das soll Tatsache sein, da hätten Polizeimenschen in Sentry, der mal bloß so längs kam mit dem blauen Papier, bloß ein Gewerbeschein oder so, dem hätte er glatt halb die Hosen weggefressen. Halt und die Losung, sagt er. Ja, lass gut sein, Bürger, gut Freund hier. Kann passieren, gut Freund, sagt er. Dann reibt er sich mit der Hand das Auge. Und, sagt er. Was haltet ihr so von den Zeiten? Spielt den wilden Mann und Rory of the Hill. Aber weiß Gott, der Joe ist der Lage gewachsen. Ich glaube, der Markt zieht an, sagt er und lässt die Hand an seiner Forke niedergleiten. Und da klatscht sich weiß Gott der Bürger mit der Klaue auf den Schenkel und sagt, die ausländischen Kriege sind der Grund dafür. Und Joe sagt, den Daumen in die Tasche gehakt, die Russen sind's. Die Russen, die wollen alles tyrannisieren. Mensch, Joe, sag ich da, jetzt lass mal den verdammten Mumpitz. Ich habe einen Durst im Leibe, den gebe ich nicht für eine halbe Krone weg. Sprich das entscheidende Wort, Bürger. Wein des Landes, sagt er. Und du, sagt Joe, Dito, McAnaspy, sage ich. Drei Pinten, Terry. Und was macht die alte Pumpe, Bürger? Funktioniert wie nie, Achara, sagt er. Na, Gary, ob wir gewinnen, was? Und damit nimmt er den verdammten alten Zauser beim Genick und bei Jesus ums Haar hat er ihn erdrosselt. Die Gestalt, welche auf einem großen Felsblock am Fuße eines Rundturms saß, war die eines breitschultrigen, derbrüstigen, starkgliedrigen, freiäugigen, rothaarigen, sattsam besommersprossten, scheckigbärtigen, breitmäuligen, großnasigen, langköpfigen, tiefstimmigen, barkniegen, schwielhändigen, haarigbeinigen, rotgesichtigen, sehnigarmigen Helden. Von Schulter zu Schulter maß er mehrere Ellen. Und seine felsenhaften, gebirgigen Knie waren, wie insgleichen auch sein übriger Leib, wo immer dieser sichtbar, mit einem starken Wuchse von lohbraunem Stachelhaar bedeckt, welches nach Färbung und Festigkeit dem Gebirgsginster Ulex europaeus ähnlich sah. Er trug ein langes, ärmelloses Gewand aus jüngst erst abgezogener Ochsenhaut, welches als loser Kilt ihm bis auf die Knie reichte, und es war dasselbe um seine Mitte gehalten von einem Gürtel aus geflochtenem Stroh und Binsen. Darunter trug er Hochländerhosen aus Hirschleder, gar roh mit Darm genähet. Von seinem Gürtel hing eine Kette aus Kieseln, welche bei jeder Bewegung seiner unheilkündenden Gestalt zusammenschlugen, und es waren eingegraben auf ihnen mit roher, doch überraschender Kunst die Stammeszeichen vieler irischer Helden und Heldinnen des Altertums. Cucullin, Conn von 100 Schlachten, Niall von den 9 Geißeln, Brian von Kinkora, der Ardrey Malachy, Arch McMurrah, Shane O'Neill, Pater John Murphy, Owen Rowe, Patrick Sarsfield, Red Hugh O'Donnell, Red Jim McDermott, Sugared Owen O'Growney, Michael Dwyer, Francie Higgins, Henry Joy McCracken, Goliath, Horace Wheatley, Thomas Conniff, Peck Woffington, der Dorfschmied, Captain Moonlight, Captain Boycott, Dante Alighieri, Christoph Columbus, St. Fursa, St. Brandon, Marshall McMahon, Karl der Große, Theobald Wolfetone, die Mutter der Makkabäer, der letzte Mohikaner, die Rose von Kastilien, der Mann für Galway, der Mann, der die Bank von Monte Carlo sprengte, der Mann in der Bresche, die Frau, die es nicht tat, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, Savonin Delish, Julius Caesar, Paracelsus, Sir Thomas Lipton, Wilhelm Tell, Michelangelo, Hayes, Mohammed, die Braut von Lammermoor, Peter der Einsiedler, Peter der Packer, Dunkel Rosaline, Patrick W. Shakespeare, Brian Confucius, Martha Gutenberg, Patricio Velasquez, Captain Nemo, Tristan und Isolde, der erste Prinz of Wales, Thomas Cook und Sohn, der junge tapfere Soldat, Aaron Pope, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, Dick Hollenborn, Butler Healy, Angus, der Kuldier, Dolly Mount, Sidney Parade, Ben Houth, Valentine, Great Rex, Adam und Eva, Arthur Wellesley, Boss, Crooker, Herodot, Jack, der Riesentöter, Gautama Buddha, Lady Godiva, die Lilie von Killarney, Balor mit dem bösen Blick, die Königin von Saba, Ecky Nagel, Joe Nagel, Alessandro Volta, Jeremiah O'Donovan Rossa, Don Philip O'Sullivan Bear. Ein hingestreckter Speer aus gespitztem Granit ruhte neben ihm, indessen zu seinen Füßen ein wildes Tier aus der Rasse der Hunde lag, dessen schnarchende Atemzüge verkündeten, dass es in unruhigen Schlaf gesunken sei, eine Vermutung, bestätigt von heiserem Grollen und krampfartigen Bewegungen, welche sein Herr von Zeit zu Zeit vermittels besänftigender Schläge mit einer mächtigen, roh aus paläolithischem Gestein gefertigten Keule unterdrückte. Bringt Terry also jedenfalls 3 Pinten auf Joes Rechnung? Und bei Gott, mir geht doch fast das Augenlicht flöten, wie ich sehe, dass er da für einen leibhaftigen Glänzer landet. Ah ja, so ich hier stehe und euch erzähle, einen blitzsauberen Sovereign. Und wo du hergekommen bist, da sind noch mehr, sagt er. Hast du die Armenkasse geplündert, Joe? Schweiß meines Angesichts, sagt Joe. Nee, war der Bedächtige, der mir den Tipp gesteckt hat. Den habe ich eben noch gesehen, gerade bevor ich dich getroffen habe, sage ich. Schlurfte bei der Pill Lane und Greek Street rum mit seinem Doschauge und döste sich das Ganze einmal eins zusammen. Und wer kommt durch Mitchens Land in schwarzer Rüstungsschimmer? O Bloom, des Rory Sohn, ah ja, er ist's. Nicht kann je Furcht erfassen Rorys Sohn, ihn dessen Seel bedächtig. Trink das, Bürger. Mach ich, sagt er, ehrenwerter Mann. Gesundheit, Joe, und runter damit, Ex. Nicht lange gefackelt. Ich bin schon richtig verdorrt und ausgetrocknet, so nötig habe ich die Pinte. Also ernstlich, ich erklär's bei Gott. Wie das Zeug mir den Magen runtergeht, da höre ich's direkt zischen. Und siehe, da sie den Becher der Freude noch kreisen ließen, kam ein gar göttlicher Bote in Schnelle herein. Hell wie das Auge des Himmels, ein anmutiger Jüngling, und hinter ihm schritt ein älterer von edelem Antlitz und Gang, die heiligen Schriftrollen des Gesetzes in Händen und mit ihm sein Weib. Eine Dame von unvergleichlicher Abstammung, die schönste ihres Geschlechtes. Kommt doch auf einmal der kleine Alf Bergen zur Tür reingeplatzt und versteckt sich hinter Barney seinem Suffsalon und kann sich glatt nicht mehr halten vor Lachen. Und wer sitzt da drüben in der Ecke, den ich noch gar nicht gesehen habe bis jetzt, schnarchbesoffen, blind für die Welt? Kein anderer als wie Bob Doran. Ich kapiere nicht, was los ist, aber Alf macht andauernd Zeichen nach draußen vor die Tür. Und bei Gott, was ist's? Der verdammte alte Trottel Dennis Breen in seinen Badepuschen, 2 morstige Bücher unter die Achsel geklemmt. Und die Frau gleich, hast du, was kannst du hinter ihm? So ein unglückliches, jämmerliches Weibsbild, watschelt wie ein Dackel. Ich denke, der Alf geht mir gleich aus den Fugen. Guckt euch den da an, sagt er, Breen. Da schlummt er nun quer durch ganz Dublin mit einer Postkarte, die ihm irgendjemand geschickt hat und wo U.P. draufsteht. Ab! Und damit will er jetzt eine Beleidigung. Und er krümmt sich vor Lachen. Sag mal, was will er damit? Einen Beleidigungsprozess anfangen, sagt er. Um 10.000 Pfund. Das darf doch nicht wahr sein. Der verdammte Köter fängt an zu knurren, dass man direkt gottesfürchtig werden kann, weil er merkt, dass irgendwas los ist. Aber der Bürger setzt ihm dritte die Rippen. Wie du hust, sagt er. Wer? Sagt Joe. Breen, sagt Elf. Er war bei John Henry Menden drin. Und dann ging er rüber zu Collis und Ward. Und dann hat ihn Tom Rushford getroffen und zum Büro des Untersheriffs geschickt. Aus reinem Jux. Oh Gott. Ich lau mich doch tot. U-Punkt, B-Punkt, ab. Der lange Bursche hat ihm einen Blick zugeworfen, der war so gut wie ein ganzer Prozess. Und jetzt ist der verdammte alte Narr rüber zur Green Street, um sich einen Schutzmann zu holen. Wann lässt der lange John denn nun diesen Kerl in Mountjoy hängen? Bürgen, sagt Bob Doran und wacht ganz langsam auf. Ist das Elf Bürgen da? Ja, sagt Elf. Hängen? Wartet, ich zeige euch gleich. Hier, Terry, schenk mir mal einen kleinen ein. Dieser verdammte alte Narr. 10.000 Pfund! Also das hättet ihr sehen müssen, was der lange John für Augen gemacht hat da. U-Punkt, B-Punkt. Und er fängt wieder an zu lachen. Über wen lacht ihr da so? Sagt Bob Doran. Ist das Bürgen? Beeil dich ein bisschen, Terry, mein Junge, sagt Elf. Terence O'Ryan vernahm sein Wort und brachte ihm stracks einen Kristallbecher, gefüllt mit jenem schäumenden dunklen Ale, welches die edlen Zwillingsbrüder Bang Ivy und Bang Adalorn seit jeher in ihren göttlichen Alefässern brauen, kundig des Werks wie die Söhne der todlosen Leda. Denn sie sammeln die saftigen Beeren des Hopfens und häufen und sieben und malmen und brauen sie und mischen damit saure Säfte und bringen das Ungegorene hin zum geheiligten Feuer und lassen nicht Tag und nicht Nacht von ihrem Werke, die kundigen Brüder, Herren vom Fass. Dann reichtest du, ritterlicher Terence, als seist du eingeboren und drin erzogen, hin jenen Nektartrank und botst den Kristallbecher ihm, den da dürstete. Der Seele der Ritterschaft, in Schönheit verwandt den Unsterblichen. Doch er, der junge Häuptling der O'Burgens, gar übel konnt er's erdulden, ausgestochen zu werden in Taten der Freigebigkeit, und so gab er dafür denn mit anmutiger Hand einen Teston aus köstlichem Erze. Darauf gebosselt war, in erlesener Schmiedearbeit, das Bildnis zu sehen einer Königin von gar regaler Haltung, ein Spross des Hauses Braunschweig, Victoria mit Namen. Ihre höchst ausgezeichnete Majestät durch Gottes Gnade des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland sowie der überseeischen britischen Dominienkönigin, Schutzherrin des Glaubens, Kaiserin von Indien. Dieselbe, welche da herrschte als Siegerin über viele Völker, die viel geliebte, denn es kannten und liebten sie vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, die Bleichen, die Dunklen, die Roten und die Mohren. »Was macht der verdammte Freimaurer denn da?« sagt der Bürger. »Was schlurft er da draußen auf und ab?« »Was ist los?« sagt Joe. »Hier, bitte sehr«, sagt Elf und legt den Zaster hin. »Da wir gerade vom Hängen sprechen, da muss ich euch was zeigen. Also sowas habt ihr noch nicht gesehen. Henkerbriefe. Guckt mal her.« Und er zieht ein Bündel abgegriffene Briefe und Umschläge aus der Tasche. Nimmt Joe also die Briefe. »Über wen lacht ihr eigentlich dauernd?« sagt Bob Doran. Da sehe ich denn gleich, dass es ein bisschen Stunk geben wird. Bob kann leicht komisch werden, wenn der Porter in ihm hochschwappt. Und darum sage ich bloß, um was zu reden, wie geht's denn Willie Murray jetzt so, Elf? Keine Ahnung, sagt Elf. Hab ihn zwar eben noch gesehen in der Cable Street mit Patty Dignam, bloß lief ich gerade hinter dem, du hast was, sagt Joe, und schmeißt die Briefe hin. Mit wem hast du ihn gesehen? Und mit Dignam, sagt Elf. Etwa Patty, sagt Joe. Ja, sagt Elf, warum? Weißt du denn nicht, dass der tot ist? Was? Paddy Dignam ist tot, sagt Alf? Jo, sagt Joe. Und dabei bin ich sicher, ich habe ihn eben vor noch nicht 5 Minuten gesehen, sagt Alf, so klar wie dicke Tinte. Wer ist tot? Sagt Bob Doran. Gott bewahr uns vor Schaden, sagt Joe. Dann hast du seinen Geist gesehen. Was? Sagt Alf. Guter Christus, erst vor 5. Was? Dignam tot? Was ist mit Dignam? Sagt Bob Doran. Wer redet davon? Tot, sagt Alf. Der ist nicht toter, als ihr seid. Mag sein, sagt Joe. Jedenfalls aber hat man sich die Freiheit genommen, ihn heute Morgen zu beerdigen. Paddy? Sagt Alf. Jo, sagt Joe. Gott sei ihm gnädig. Hat der Natur seinen Tribut zollen müssen. Guter Christus, sagt Alf. Und bei Gott, er ist richtig von den Socken, wie man so sagt. In der Dunkelheit fühlte man Geisterhände flattern. Und als ein Gebet nach den Riten der Tandras an die rechte Stelle war gerichtet worden, wurde ein schwaches, doch anwachsendes Leuchten von rubinrotem Licht allmählich sichtbar. Die Erscheinung des ätherischen Ebenbilds, welchen aufgrund der von Haupt und Gesicht, will sagen beider Krone, entsendeten jivischen Strahlung besondere Lebensähnlichkeit eignete. Verbindung ward bewirkt über den Hirnanhang und insgleichen vermittels der orangefeurigen und scharlachroten Strahlen, welche von der Sakralregion und dem Solarplexus ausgingen. Bei seinem Erdennamen gerufen und befragt nach seinen Umständen in der Himmelswelt, stellte er fest, er befinde sich zurzeit auf dem Pfade der Pralaya oder Rückkehr, sei jedoch immer noch der Prüfung von Händen gewisser blutdürstiger Wesenheiten auf den niederen Astralebenen überantwortet. In Erwiderung einer Anfrage nach seinen ersten Empfindungen im großen Jenseits gab er an, er habe dasselbe zwar früher schon durch einen Spiegel in einem dunklen Wort erschaut, es stünden jedoch jenen, welche hinübergelangt, Höchstmöglichkeiten atmischer Entwicklung offen. Befragt, ob das Leben dort ähnlich sei unserer Erfahrung im Fleische, gab er an, er habe von begünstigteren, nunmehr bereits im Geiste seienden Wesen gehört, dass ihre Behausungen mit jeglichem modernem Wohnkomfort ausgestattet seien, als da wären Talafana, Alavata, Hatakalda, Vataklasett und dass die höchsten Adepten in Wollustwogen von der allerreinsten Natur schwimmen. Es wurde dann gefragt, ob noch irgendwelche besonderen Wünsche bestünden auf Seiten des Verstorbenen, und die Antwort lautete: Wir grüßen euch, Freunde der Erde, die ihr immer noch im Leibe seid. Passt auf, dass CK nicht zu viel aufschreibt. Es wurde mit Sicherheit festgestellt, dass dieses sich auf Mr. Cornelius Kelleher bezog, Geschäftsführer des Volksbestattungsinstitutes der Firma H.G. O'Neill, einem persönlichen Freund des Verstorbenen, welcher auch für die Abwicklung der Beisetzungsfeierlichkeiten verantwortlich gewesen war. Bevor er von dannen schied, äußerte er noch das Anliegen, es möge seinem lieben Sohne Patsy ausgerichtet werden, dass der andere Schuh, nach welchem er gesucht habe, sich gegenwärtig unter der Kommode im Hinterzimmer befinde und dass man das Paar zu Cullen bringen solle, aber nur zum Besohlen, denn die Absätze wären noch gut. Er gab an, dass dies seinen Geistesfrieden in der anderen Region stark gestört habe und ersuchte ernstlich darum, dem Genannten sein Begehren bekannt zu geben. Man versicherte nach Kräften, dass der Angelegenheit die beste Aufmerksamkeit zuteil werden werde, und es wurde angedeutet, dass dies mit Befriedigung zur Kenntnis genommen worden sei. Er ist davongegangen von den Städten der Sterblichen. O Dignam, Sonne unseres Morgens, flink war sein Fuß auf dem Farnkraut. Patrick mit der strahlenden Stirn, klage denn, Benba, mit deinem Wind. Und klage du, Ozean, mit deinem Wirbelwind. ist er schon wieder, sagt der Bürger und starrt hinaus. Wer? Blum, sagt er. Ist er schon seit 10 Minuten auf Posten, da und auf und ab? Und bei Gott, da sehe ich auch, wie sein Pon im Rhein linst und wieder wegschluppert dann. Kommt Blum den Rhein geschlichen und schielt ganz ängstlich nach dem Hund mit seinem Dorschauge. Und fragt er Terry, ob Martin Cunningham wohl da gewesen wäre. Oh, Chris McKeown, sagt Joe, der gerade einen der Briefe am Lesen ist. Hört euch das mal an, ja? 7 Hunter Street, Liverpool, an den hohen Herrn Sheriff von Dublin. Dublin. Hochgeehrter Herr, gestatte ergebenst, meine Dienste in obig erwähnten betrüblichen Fall anbieten zu dürfen. Ich habe Joe Genn gehängt im Buddelgefängnis am 12. Februar 1900 und habe ich auch... Mensch, zeig mal her, Joe, sage ich. ...den gemeinen Soldaten Other Chase wegen Mord an Jesse Tilsit gehängt und mitgeholfen habe ich noch wie... Jesus, sage ich. ...Billington... den schrecklichen Mörder Toad Smith hingerichtet hat. Der Bürger grapscht nach dem Brief. Moment noch, warte, sagt Joe. Ich habe einen Spezialtrick, dass wenn bei mir mal einer in der Schlinge ist, der kommt da nie wieder raus in der Hoffnung, von Ihnen beehrt zu werden. Hochgeehrter Herr, hochachtungsvollst, meine Bedingungen wären 5 Guineen. H. Rumbold, Barbiermeister. Schon die dreckige Klaue von dem Lümmel, sagt Joe. Hier, schaff mir bloß das Zeug aus den Augen, Elf. Zur Hölle damit. Hallo Blum, sagt er. Was wollen Sie denn haben? Und da geht nun ein Hin und Her los zwischen den beiden. Richtig in die Haare kriegen sie sich, indem das Blum sagt, er will gar nicht. Und im Moment jetzt kann er auch nicht. Und Entschuldigung vielmals, aber das soll keine Beleidigung sein und also ein Kappes mehr. Und dann sagt er schließlich, also gut. Und dann nimmt er eben eine Zigarre. Gott, nee, der ist wirklich ein bedächtiger Kunde. Das gibt's nicht. Dann hol mal eine von deinen besten Stinkadores, Terry. Und Elf tut dann noch erzählen, es wäre einer dabei gewesen, der hätte auf einer Trauerkarte geschrieben mit schwarzem Rand drumrum. Diese ganzen Papiere aus dem Black Country, sagt er, die würden ihre eigenen Väter hängen für 5 Eier plus Reisespesen. Und erzählt er noch, dass unten dann, dass da 2 Kerle warten täten, die zögen ihn an den Haxen runter, wenn er gesaust käme und würgten ihn ordentlich zu Tode. Und danach dann täten sie den Strick in Stücke schneiden und die für ein paar Schilling pro Nummer verhökern. Rachsüchtig hausen im Schwarzland sie, des Rasiermessers Ritter. Die tödliche Schlinge ergreifen sie, ja, und führen daran zum Erebos hin ein jegliches Geschöpf, das da hat eine Bluttat begangen. Denn ich will's nun und nimmermehr leiden. So spricht der Herr. Fangen sie denn also an, über Todesstrafe zu reden. Und natürlich kommt Blue mit allem möglichen Warum und Weshalb. Und der ganzen Quatschologie der Branche. Und währenddem schnuffelt der alte Hund die ganze Zeit an ihm rum. Also, das hat mir doch auch mal wer erzählt, dass die Jütlein, dass die so einen ganz komischen Geruch haben sollen für Hunde. Jedenfalls, und über was weiß ich noch alles, abschreckende Wirkung und so weiter und so fort. Der Bürger wartet die ganze Zeit natürlich bloß auf das Stichwort. Und nun fängt er an und schwadroniert sich einen ab von den Invincibles und der alten Garde und den Männern von 67. Und wer fürchtet sich, von 98 zu sprechen? Und Joe legt ebenfalls los und quatscht über all die Kerls, die gehängt, gefoltert und deportiert worden sind für die Sache. Durch das Standgericht und über ein neues Irland und neues dies und das und jenes. Aber wenn er über neues Irland redet, dann soll er auch gehen und sich einen neuen Hund zulegen. Das soll er, so ein räudiges, fiegefräßiges, schnuffelt und schnieft da überall rum und kratzt sich den Grind. Jetzt macht er sich an Bob Doran ran. Der Elf, gerade eine halbe spendiert, will auch was, säuft, was er kriegen kann. Und natürlich fängt Bob Doran an und albert rum mit ihm. Gib doch mal Pfötchen, sagt Bob Doran. Will das Hündchen nicht Pfötchen geben? Gutes altes Hundchen. Nun gib doch mal Pfötchen, gib mir doch mal Pfötchen. Ich gitt und das nimmt und nimmt kein Ende, das Gefaxe mit dem Pfötchen geben. Und Elf versucht die ganze Zeit, dass er nicht von dem verdammten Barhocker runterrutscht und dem verdammten alten Hund obendrauf. Und dabei redet er allen möglichen Stuss von wegen Erziehung durch Güte und reinrassiger Hund und intelligenter Hund. Die Krätze hätte man kriegen können. Und der Bürger und Blum kriegen sich in die Haare wegen den Brüdern Shears und Wolf Tone drüben auf Arborhill und Robert Emmett und dem Tod fürs Vaterland. Und Blum natürlich mit seiner Mordszigarre plustert sich wer weiß wie auf mit seinem affektierten Ponem Phänomen. Die Fettschwampe, die er geheiratet hat, ist auch ein hübsches, olles Phänomen, mit dem Hinterteil wie ein Liffikan. Der Totengedächtnis, sagt der Bürger und hebt mit einem Blick auf Blum sein Pintglas. Jau, jau, sagt Joe. Sie haben mich nicht richtig verstanden, sagt Blum. Ich meine vielmehr Sinn Fein, sagt der Bürger. Sinn Fein am Horn. Der Freund, den wir lieben, der steht uns zur Seite. Und der Feind, den wir hassen, steht vor uns. Das letzte Lebewohl war ungemein ergreifend. Von den Glockentürmen fern und nah läutete unablässig die Totenglocke, indessen um den finsteren Bezirk die unheilkündende Warnung von wohl 100 gedämpften Trommeln rollte. Bekräftigt vom hohlen Dröhnen zahlreicher Artilleriegeschütze. Die ohrenbetäubenden Donnerschläge sowie die grell zuckenden Blitze, welche die grausige Szene erhellten, taten kund, dass die Artillerie des Himmels ihren übernatürlichen Pomp dem bereits genugsam schaurigen Schauspiele zugesellt hatte. Ein reißend strömender Regen ergoss sich aus den Schleusen der ergrimmten Himmel nieder auf die entblößten Häupter der versammelten Menge, die nach der niedrigsten Schätzung wohl 500.000 Personen zählte. Die vizekönigliche Hausgesellschaft, welche viele wohlbekannte Damen einschloss, ward von ihren Exzellenzen zu den günstigsten Plätzen der großen Tribüne geleitet, während die pittoreske ausländische Delegation, bekannt als die Freunde Grün Erins, auf einer Tribüne direkt gegenüber untergebracht wurde. Die Delegation in voller Stärke erschienen, bestand aus Kommendatore Baci Baci Benino Benone, dem halbgelähmten Doyen der Gesellschaft, welchen mit dem Beistande eines mächtigen Dampfkranes auf seinen Sitz geholfen werden musste, Monsieur Pierre-Paul Petit-Paton, dem Großjoker Wladimir Pokahankatschew, dem Erznarren Leopold Rudolf von Schwanzenbart-Hodenthaler, Gräfin Marha Viraga Kisacioni Putrapesti, Hiram by Bombust, Graf Athanatos Karamelopoulos, Alibaba Bakshish Rahat Lokum Effendi, Senior Hidalgo Caballero Don Pegadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la Malaria, Hoku Poku Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf Kobakedelsen, Minher Trick van Trumps, Pan Poliakse Patriski, Gusipon Prickelstr Kratschina Pritschisic, Herr Hua Hausdirektorpräsident Hans Küchli Steuerli, Nationalgymnasium, Museum, Sanatorium und Suspensoriums ordentlicher Privatdozent für allgemeine Geschichtsspezialprofessor Dr. Kriegfried überallgemein. Sämtliche Delegierten äußerten sich ausnahmslos in den stärkstmöglichen und verschiedentlichsten Ausdrücken hinsichtlich der namenlosen Barbarei, bei welcher Zeugen zu sein sie aufgerufen worden waren. Ein lebhafter Wortwechsel, an dem sich alle beteiligten, entstand bei der Freunde Grün Erins Delegation über der Frage, ob der 8. oder der 9. März das korrekte Geburtsdatum von Irlands Schutzheiligem sei. Im Verlauf des Streites griff man zu Argumenten wie Kanonenkugeln, Krummsäbeln, Bumerangs, Donnerbüchsen, Stinktöpfen, Hackmessern, Regenschirmen, Katapulten, Schlagringen, Sandsäcken, Roheisenstücken und es fand ein ausgiebiger Schlagabtausch statt. Der Babypolizist, Konstabler McFadden, durch Spezialkurier aus Butterstown herbeigerufen, stellte jedoch die Ordnung wieder her und schlug blitzartig und prompt den 17. des Monats als eine Lösung vor, welche beiden streitenden Parteien gleicherweise zur Ehre gereichen konnte. Des scharfsinnigen Neunfüßers Anregung fand alsbald den Beifall aller sowie einmütige Annahme. Konstabler McFadden wurde von sämtlichen Mitgliedern der Freunde Grün Erins herzlich beglückwünscht, von denen mehrere reichlich blutende Wunden davongetragen hatten. Kommendatore Benino Benone wurde unter dem Präsidentensessel hervorgezogen und sein Rechtsberater Avocato Pajamimi erklärte, dass die verschiedenen Gegenstände, die in seinen 32 Taschen steckten, von ihm während des Tumults den Taschen seiner jüngeren Kollegen in der Hoffnung entnommen worden wären, sie auf diese Weise wieder zur Vernunft zu bringen. Die Gegenstände, darunter mehrere hundert goldene und silberne Damen- und Herrenuhren, wurden ihren rechtmäßigen Besitzern alsbald zurückgegeben und es herrschte nunmehr wieder allgemeine Harmonie. Joe sagt, könntest du noch eine Pinte klein kriegen? Werd wohl nicht dran ersticken. Dasselbe nochmal, Terry, sagt Joe. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch irgendeine flüssige Erfrischung wollen? Vielen Dank, nein, sagt Blum. Genau genommen wollte ich nämlich bloß Martin Cunningham hier treffen, sehen Sie, wegen der Versicherung vom armen Dignam. Martin hat mich gebeten, doch mal vorbeizugehen da. Bringt Terry also jetzt die drei Pinten an. Hier, sagt Joe und macht die Honneurs. Hier, Bürger. Slanlert, sagt er. Prost, Joe, sag ich. Auf deine Gesundheit, Bürger. Bei Gott, der hatte das Mahl schon halb auf dem Grund von seinem Glas. Den flüssig zu halten, das wird ein Vermögen kosten. Wen will denn eigentlich der lange Bursche zum Bürgermeister machen, Elf? Ein Freund von dir, sagt Elf. Nennen, sagt Joe. Den Herrn Abgeordneten? Ich möchte keinen Namen nennen, sagt Elf. Dachte ich's mir doch, sagt Joe. Ich habe ihn nämlich jetzt gerade auf der Versammlung gesehen, mit William Field, Mitglied des Parlaments bei den Viehhändlern. Ja. Fängt also Joe denn an und erzählt dem Bürger von der Maul- und Klauenseuche und von den Viehhändlern. Und dass da jetzt endlich mal was unternommen werden müsste in der Sache. Und der Bürger wäscht ihnen allen gehörig den Kopf. Und Blum gibt seine Schafswäsche gegen die Räude zum Besten und einen Hustensaft für erkältete Kälber und das todsichere Mittel gegen belegte Zunge. Weil er nämlich seinerzeit auch mal bei einer Apothekerei gewesen ist, ist da rumgestapft mit Buch und Bleistift. Hallo, jetzt komme ich. Bis Joe Café ihm den Stuhl vor die Tür schmiss, weil er bei einem der Viehzüchter eine etwas zu dicke Lippe riskiert hatte. Unser Klugscheißer bringt nochmal Großmutter bei, wie man Enten mägt. Egal. Field und Annette gehen jedenfalls heute Abend nach London rüber, um im Unterhaus eine Anfrage deswegen einzubringen. Sind Sie sicher, sagt der Blum, dass der Stadtrat fährt? Ich wollte nämlich, wie es sich so trifft, unbedingt noch zu ihm. Nun, er geht mit dem Postboot rüber, sagt Joe. Heute Abend mit dem Postboot. Das ist ja zu dumm, sagt Blum. Ich hätte ihn unbedingt noch... Vielleicht fährt ja nur Mr. Field. Anrufen konnte ich nicht mehr, nein. Sind Sie ganz sicher? Nennen geht mit. Die Liga hat ihn beauftragt, morgen eine Anfrage einzubringen wegen dem Verbot von irischen Spielen im Park, das der Polizeikommissar erlassen hat. Was hältst denn du davon, Bürger? Mr. Cow Connery, Multifarnum, Nationale. An die Frage meines verehrten Freundes, des Abgeordneten für Schillerlach anknüpfend, darf ich den hochverehrlichen Herrn vielleicht fragen, ob die Regierung Befehl gegeben hat, die fraglichen Tiere zu schlachten, obwohl in Bezug auf ihren pathologischen Zustand noch keinerlei medizinischer Nachweis vorliegt? Mr. Allforce, Tam O'Shanter, Konservative. Die ehrenwerten Mitglieder des Hohen Hauses sind bereits im Besitz des Gutachtens, welches einem Ausschuss des ganzen Hauses vorgelegt wurde. Ich glaube nicht, dass ich demselben nützlicherweise noch irgendetwas hinzufügen könnte. Die Antwort auf die Frage des verehrten Herrn Abgeordneten ist bejahend. Mr. Arelli, Montinotti, Nationale. Sind ähnliche Anordnungen bereits auch bezüglich der Abschlachtung menschlicher Lebewesen ergangen, die es wagen, im Phoenix Park irische Spiele zu veranstalten? Mr. Allforce? Die Antwort ist verneinend. Mr. Cow Connery. Hat vielleicht des verehrten Herrn Abgeordneten berühmtes Mitchellstown-Telegramm die Politik einiger Herren auf der Ministerbank inspiriert? Hört, hört! Mr. Allforce? Diese Frage muss mir schriftlich eingereicht werden. Mr. Staywood, Buncombe, Unabhängige. Von der Schusswaffe kann bedenkenlos Gebrauch gemacht werden! Ironischer Applaus bei der Opposition. Der Präsident? Ruhe! Ruhe! Die Sitzung wird geschlossen. Applaus. Fangen Sie also an und legen los über irischen Sport und britische Spiele wie Tennis und über Hurley und Steinstoßen und Bodenständigkeit und Wiederaufbau der Nation und all so ein Krempel. Und natürlich muss auch Blum wieder klug schnacken. Von wegen, wenn jemand ein Rudererherz hätte, dass dann anstrengendes Training schlecht wäre. Also ich erkläre euch bei der Seele meines Sofaschoners. Wenn man bloß einen verdammten Strohhalm vom Boden aufhöbe und sagte zu Blum, du guck doch mal, Blum, siehst du den Strohhalm hier? Das ist ein Strohhalm. Ich erkläre bei der Seele meiner Tante. Er wird eine geschlagene Stunde lang drüber reden. Das wird er, und zwar unbeirrt und ununterbrochen. Eine höchst interessante Diskussion fand unter den Auspizien von Slóinne Héireann, Armee von Irland, in der alten Halle von Brian O'Kiernans in Sroed na Bleachana Beag, Little Britain Street, statt. Es ging um die Wiederbelebung des alten gälischen Sports und die Bedeutung der Körperkultur, wie sie im alten Griechenland und im alten Rom und im alten Irland verstanden wurde, für die Entwicklung der Rasse. Der wohlbekannte und hochgeachtete Vorkämpfer für die Sache unserer alten Sprache, Mr. Joseph McCarthy Hines, rief in einem beredten Appell zur Neubelebung der alten gälischen Sportspiele und Vergnügungen auf, wie sie des Morgens früh und des Abends spät von Finn McCool geübt worden, und führte aus, wie dieselben geeignet seien, die besten Traditionen männlicher Kraft und Stärke, welche aus den alten Zeiten auf uns gekommen, wieder wach zu rufen. Da wir gerade vom anstrengenden Training sprechen, sagt Elf, war der eigentlich beim Keogh-Bennett-Match? Nee, sagt Joe. Ich habe gehört, der Dingsbums hat dabei einen glatten Schnitt von 100 Pfündchen gemacht, sagt Elf. Was wär Blazes, sagt Joe. Und sagt der Blum, was ich mit Tennis meinte, zum Beispiel, das ist die Behendigkeit und das Training des Auges. Ja, Blazes, sagt Elf. Der Kerl hat überall rum erzählt, Meiler wäre total versoffen, bloß um die Wetten hochzutreiben, und dabei hat er die ganze Zeit auf Teufel komm raus trainiert. Wir kennen ihn, sagt der Bürger, Sohn des Verräters. Wir wissen, was ihm das englische Gold in die Taschen gebracht hat. Stimmt genau. Und Blum quetscht sich wieder dazwischen in seinem Tennis. Und wie gut das für den Kreislauf wäre. Und fragt Elf, was meinen denn Sie dazu, Bürgen? Meiler hat ihn auf die Bretter geschmissen wie nicht, sagt Elf. Heen und Sayers war der reinste Witz dagegen, hat ihn nach Takt und Noten zusammengedroschen. Also das muss man gesehen haben. Der kleine Knirps, der ihm grad bis zum Nabel reicht und macht den großen Burschen fix und fertig. Gott, wie er ihm den letzten Graden unter die Rippen gesetzt hat, der kotzte raus, was er nie gefressen hat. Es war eine historische und eine schwere Schlacht. Als Meiler und Percy zum Listenkampf antraten und für eine Börse von 50 Sovereigns die Handschuhe nahmen, so gehandicapt er auch durch seine Gewichtsunterlegenheit war, wusste Dublins Favorit dieselbe doch durch seine schier überwältigende Geschicklichkeit im Ring wieder wettzumachen. Das Feuerwerk der Endrunde nahm beide Champions gleicherweise mit. Der Sergeant Major, das Weltergewicht, hatte seinen Gegner im vorangegangenen Schlagabtausch blutig geschlagen, im Verlaufe dessen Keogh Generalempfänger von rechten und linken Haken gewesen war. Der Artilleriemann landete ein paar saubere Schläge auf der Nase des Favoriten und Meiler wirkte zusehends groggy. Bennetts Sekundant Ole Fotz-Wettstein warf das Handtuch und der Sandry-Boy wurde unter dem frenetischen Beifall des Publikums, das in den Ring einbrach und ihn vor Begeisterung fast erdrückte, zum Sieger erklärt. Der weiß, auf welcher Seite das Brot gebuttert ist, sagt Elf. Wie ich höre, zieht er eine Konzerttournee auf, jetzt im Norden. Was? Sagt Joe. Tatsächlich tut er das. Wer? Sagt Blum. Ach ja, das ist ganz richtig, ja. Eine Art Sommertournee, verstehen Sie? Nur als Urlaub. Und Mrs. B. ist der helle Stern des Ganzen, was? Meine Frau, sagt Blum, sie singt, ja. Ich glaube auch, dass es ein Erfolg wird. Er ist ausgezeichnet im Organisieren. Ausgezeichnet. Hoho, aha, sage ich da zu mir selber, sage ich da. Das erklärt dann ja endlich, warum die Kokosnuss Milch hat und das Tierchen keine Haare auf der Brust. Blazes spielt die erste Flöte. Konzerttournee. Daran erkennt man den Sohn des dreckigen Dan, des Schwindlers von der Island Bridge, der zweimal dieselben Pferde an die Regierung verkaufte zum Kampf gegen die Buren. Der alte was denn was? Ich komme wegen der Armen- und Wassersteuer, Mr. Boylan. Was? Wegen der Wassersteuer, Mr. Boylan. Was denn was? Das ist genau der Richtige, die zu organisieren, der Protz. Das kann ich dir flüstern, unter uns Pastorentöchtern. Die keusche Gemahlin ist sie, des Leopold. Marion mit dem milchschweren Busen. Und siehe, da trat herein einer aus dem Geschlechte der Omolois. Ein gar anmutiger Held mit weißem Gesicht, wenn auch zugleich etwas rötlich. Ratgeber seiner Majestät, gelehrt in Gesetzesdingen und mit ihm der Prinz und Erbe der edlen Linie der Lamberts. Hallo Elf, hallo Jack, hallo Joe. Gott zum Gruße, sagt der Bürger. Danke gleichfalls, sagt JJ. Was darf sein, Ned? Eine halbe, sagt Ned. Bestellt denn JJ die Getränke? Hat er auf dem Gericht, sagt Joe? Ja, sagt JJ. Er wird das Kind schon schaukeln, Ned, hat er gesagt. Hoffentlich, sagt Ned. Also, was wird da eigentlich gedreht bei den beiden? JJ lässt ihn von der Liste der Anklagejury streichen und der andere hilft ihm aus der Patsche. Und sein Name dazu noch im Stubbs. Spielt Karten, bechert mit albernen Angebern rum, so Kerls mit großkotzigem Monokel im Auge, säuft Champus und steckt dabei bis zum Hals in Vorladungen und Zahlungsbefehlen. Hat seine goldene Uhr versetzt bei Cummins in der Francis Street, wo er dachte, dass niemand ihn kennt, hinten im Privatbüro, wie ich mit Pisser da war, der seine Stiebeln auslösen wollte. Und wie war Ihr Name, Sir? Pleite, sagt er. Jo, und pleite ist er auch, sage ich. Bei Gott, der wird auch noch mal reumütig zu Kreuze kriechen, denke ich mir dabei. Habt ihr diesen verdammten Blödmann Breen da rumschwirren sehen? Sagt Elf. U-Punkt, P-Punkt. Ab! Ja, sagt JJ, war auf der Suche nach einem Privatdetektiv. Ja, sagt Ned. Und er hatte sich derart verrannt, dass er gleich vor Gericht damit wollte, wenn nicht Corny Keller ihn rumgekriegt hätte, indem, dass er ihm gesagt hat, er sollte erst mal die Handschrift untersuchen lassen. 10.000 Pfund, sagt Elf und lacht. Gott, da gebe ich was drum, wenn ich das mit anhören könnte, was der dem Richter und der Jury alles erzählt. Natürlich ist deine Klage durchaus zulässig, sagt JJ. Es wird da angedeutet, dass er nicht ganz compos mentis sei. U-Punkt, P-Punkt, ab. Angedeutet? Du bist wohl selber nicht ganz compos, sagt Elf und lacht. Weißt du nicht, dass der eine Macke hat? Guck dir doch bloß seinen Kopf mal an. Manchmal morgens muss er sich seinen Hut mit dem Schuhanzieher aufsetzen. Verstehst du? Ja, sagt JJ. Aber die Wahrheit einer Schmähschrift gilt in den Augen des Gesetzes nicht als Verteidigung gegen eine Klage wegen Veröffentlichung. Haha, Elf, sagt Joe. Trotzdem, sagt Blum, um der armen Frau willen. Seiner Frau, meine ich. Kann einem leid tun, sagt der Bürger. Überhaupt jede Frau, die so eine halbe Portion heiratet. Wieso halbe Portion, sagt Blum. Meinen Sie eher halbe Portion, meine ich, sagt der Bürger. Einen Burschen, der nicht Fisch noch Fleisch ist. Und auch sonst bloß von Pappe. Genau das ist es, was ich meine, sagt der Bürger. Ein Schlappschwanz, wenn Sie wissen, was das ist. Bei Gott, das sieht doch ganz so aus, als gäb's gleich den schönsten Stunk. Und Blum erklärt, er findet, dass das doch grausam wäre für die Frau, so hinter dem alten, stotternden Narren herzulaufen. Tierquälerei ist das, diesen verdammten Hungerleider Breen überhaupt noch frei rumlaufen zu lassen. So einen Kerl, der noch über seinen eigenen Bart stolpert, da kann man doch glatt die Flöhe kriegen. Na dann Prost, Jack, sagt Ned. Zum Wohl, Ned, sagt JJ. Da ist er schon wieder. Wo, sagt Alf. Und bei Gott, da geht er doch tatsächlich an der Tür vorbei, seine Bücher unter der Achsel und die Frau neben ihm und Corny Keller her, der mit seinem Skilauge mal kurz reinlinst, wie sie vorbeigehen, schwatzt väterlich auf sie ein und versucht ihnen den Sarg aus zweiter Hand anzudrehen. Was ist eigentlich aus dem Kanada-Schwindelfall geworden? An die untere Instanz zurückverwiesen, sagt JJ. Einer von der krummnasigen Bruderschaft war das. Ging unter dem Namen James Vogt alias Zephyro alias Spark und Spiro. Und der setzte eine Annonce in die Zeitung von wegen, dass er die Überfahrt nach Kanada für 20 Schilling macht. Was? Wollte er etwa sagen, an der Sache stimmt was nicht? Natürlich war das ein ausgemachter Schwindel. Was? Hat sie alle übers Ohr gehauen? Dienstmädchen und Bauerntölpel aus dem County Meath, ja. Und seine eigene Sippschaft ebenfalls. JJ hat uns erzählt, da wäre so ein oller Hebräer dabei gewesen, Zaretsky oder so ähnlich. Der hätte im Zeugenstand mit dem Hut auf dem Kopf geheult wie ein Schlosshund und beim heiligen Moses geschworen, er wäre mit 2 Pfund dabei reingefallen. Wer hat die Verhandlung gehabt? Der Stadtrichter, sagt Ned. Und er fängt an und macht den alten Stadtrichter nach und führt sich richtig auf und schreit. Das ist ja unerhört, dieser arme, schwer arbeitende Mann. Wie viele Kinder? 10, haben Sie gesagt? Jawohl, euer Gnaden. Und meine Frau hat den Typhus. Und eine Frau mit Typhusfieber. Ein Skandal. Verlassen Sie augenblicklich den Gerichtssaal, Sir. Nein, Sir. Ich werde keinen Vollstreckungsbefehl erlassen. Wie können Sie es wagen, Sir, hier vor mir zu erscheinen und eine derartige Zumutung an mich zu richten? Ein armer, schwer arbeitender, fleißiger Mann. Die Klage ist abgewiesen. Und sintemalen es der 16. Tag war des Monats der ochsenäugigen Göttin und die 3. Woche nach dem Feste der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit und die Tochter des Himmels, der jungfräuliche Mond, im 1. Viertel stand, begab es sich, dass die gelahrten Richter hinschritten zu den Hallen des Gesetzes. Dort saß der Meister Courtenay in seiner eigenen Kammer und erteilte seinen Rat. Und der Meisterrichter Andrews saß ohne Geschworene im Gerichte für Erbschaftssachen und erwog und bedachte die Eigentumsansprüche des ersten Klägers auf das Eigentum in Sachen des vorgelegten letzten Willens und der endgültigen testamentarischen Verfügung bezüglich des Grund- und persönlichen Besitzes des kürzlich betrauerten Jacob Halliday, Weinhändlers, gegen Livingston, ein Kind, schwachsinnig und Genossen. Und es kam zu dem feierlichsten Gerichte der Green Street Sir Frederick der Falconer, und er nahm Platz dort um die 5. Stunde, um Recht und Gesetz zu sprechen, nach brehonischer Art, Kraft seiner Vollmacht, für all diese und andere Fälle, so zur Entscheidung standen im und für das County der Stadt Dublin. Und sie erhoben sich in ihren Sitzen, die 12 von Jar, und schworen beim Namen dessen, der da ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass sie tun wollten nach seiner Gerechtigkeit. Und alsbald denn führten die Schergen des Gesetzes aus ihrer Kerkerhaft einen, welchen die Bluthunde der Justiz infolge einer ihnen zugegangenen Anzeige ergriffen hatten, und sie fesselten ihm Hände und Füße und wollten für ihn nicht Bürgschaft nehmen noch Sicherheit, sondern zogen es vor, ihn hart zu verklagen. Denn er war ein Übeltäter. Das sind ja reizende Geschichten, sagt der Bürger. Komm hier nach Irland rüber und verlausen das ganze Land. Blum tut so, wie wenn er nichts gehört hat, und fängt an und redet mit Joe und erzählt ihm, er braucht sich keine Sorgen zu machen wegen der kleinen Sache bis zum 1. Aber wenn er bloß ein Wörtchen mit Mr. Crawford reden würde Und Joe schwört hoch und heilig bei diesem und jenen, aber klar macht er das. Weil, sehen Sie, sagt Blum, eine Annonce muss wiederholt werden. Das ist das ganze Geheimnis. Verlassen Sie sich auf mich. Bescheißen die Bauern, sagt der Bürger, und die Armen von Irland. Wir brauchen keine Fremdlinge in unserem Haus. Jedenfalls in dem Moment kommt jetzt John Wyse Nolan rein und Lenehan mit ihm. Mit einem Gesicht so lang, als hätte ihm wer die Butter vom Brot geklaut. Na, sagt der Bürger. Was ist denn das Neueste auf dem Kriegsschauplatz? Was haben diese Biertischstrategen in der City Hall auf ihrer Vorversammlung denn nun über die irische Sprache beschlossen? O Nolan, gekleidet in schimmernde Wehr, neigte sich in tiefer Ehrerbietung vor dem gewaltigen, hohen und mächtigen Haupte ganz Erins und tat ihm kund und zu wissen, was alle sich zugetragen. Und dass die würdigen Ältesten der höchst gehorsamen Stadt der Zweiten des Reiches sich hätten versammelt im Tollsel und hätten dort nach geziemenden Gebeten zu den Göttern Soderhausen im hohen Äther des Himmels feierlich Rates gepflogen, wie sie es, so es denn möglich sollte sein, könnten ins Werk setzen, noch wieder zu Ehren zu bringen unter den sterblichen Menschen die geflügelte Rede des mehrgeteilten Gell. Und J.J. und der Bürger debattieren weiter über Gesetz und Geschichte und Blum kommt ihnen mit seinen Sprüchen dazwischen. Manche Leute, sagt Blum, können wohl den Splitter im Auge des anderen sehen, aber den Balken im eigenen, den sehen sie nicht. Romisch, sagt der Bürger. Keiner ist so blind wie ein Kerl, der nicht sehen will, wenn sie verstehen, was das heißt. Wo sind die 20 Millionen Iren, die heute hier sein müssten, anstatt der 4, unsere verlorenen Stämme? Und unsere Töpferwaren und Textilien, das Feinste auf der ganzen Welt? Und unsere Wolle, die in Rom verkauft wurde zur Zeit Juvenals, und unser Flachs und unser Damast. Was schulden die Gelbzähne von Anglia uns alles für unseren ruinierten Handel und unseren ruinierten Herd? Und das Bett von Barrow und Shannon wollen sie nicht tiefer machen, mit Millionen Morgen Marschland und Sumpf, damit wir ja alle an der Auszehrung sterben. So baumlos wie Portugal werden wir bald sein, sagt John Wyse. Oder wie Helgoland mit seinem einen Strunk, wenn nichts getan wird, um das Land wieder aufzuforsten. Lärchen, Föhren, alle Bäume aus der Koniferenfamilie sind kurz vorm Aussterben. Rettet sie, sagt der Bürger. Die Riesenesche von Galway und die Häuptlingsulme von Kildare mit ihrem 40-Fuß-Stamm und einem ganzen Morgenblattwerk rettet die Bäume Irlands um der künftigen Menschen Irlands willen auf den schönen Hügeln von Ayr. Oh, Europas Augen sind auf euch gerichtet, sagt Lenehan. Die internationale feine Gesellschaft besuchte heute Nachmittag en masse die Hochzeit des Chevalier Jean Wyse de Nolan, Reichsoberforstmeisters des irischen Nationalen Försterbundes mit Miss Föhra Conifere aus Fichtental. Lady Sylvester Ulmschatten, Mrs. Barbara Liebsbürkel, Mrs. Paul Escherich, Mrs. Holly Haselaug, Miss Daphne Lorbeer, Miss Dorothy Röhricht, Mrs. Clyde Hundertbaum, Mrs. Rowan Grün, Mrs. Helen Weinreich, Miss Virginia Wildrep, Miss Gladys Buchenwald, Miss Olive Gärtner, Miss Blanche Silberlaub, Mrs. Maud Mahagoni, Mrs. Myra Myrtle, Miss Priscilla Holderblüt, Miss Biene Geisblatt, Miss Grace Miss P. Apple, Miss O. Mimosa Sun, Miss Rachel Zedernzweig, die Mrs. Lillian und Viola Flieder, Mrs. Zita Espinel, Mrs. Kitty Tauigmoos, Miss May Weisdorn, Miss Gloriana Palme, Mrs. Liana Urwalden, Mrs. Arabella Schwarzenforst und Mrs. Norma Heiligenhain von Elchom Regis verschönten das Fest mit ihrer Anwesenheit. Senior Enrique Flor saß mit wohlbekanntem Geschick an der Orgel und spielte außer den vorgeschriebenen Nummern der Brautmesse noch ein neues und überraschendes Arrangement des »Förster, lass den Baum doch stehen« am Schluss der gottesdienstlichen Handlung. beim Verlassen der Kirche zu Saint-Fiacre in Horto, nach dem päpstlichen Segen, wurde das glückliche Paar in ein lustiges Kreuzfeuer von Haselnüssen, Bucheckern, Lorbeerblättern, Weidenkätzchen, Efeuranken, Stechpalmenbeeren, Mistelzweigschösslingen und Quecken genommen. Mr. und Mrs. Weiss, Conifere Nolian, werden ruhige Flitterwochen im Schwarzwald verbringen. »Wie ist's, noch ein Bürger?« sagt Joe. »Jawohl, Sir«, sagt er. »Bin dabei.« »Und du?« »Sehr verbunden, Joe«, sage ich. »Möge dein Schatten niemals kürzer werden.« »Also, noch einmal die Runde.« Blum redet und redet derweil mit John Weiss, und die Aufregung ruckt ihm nur so durch die schmottergraubräunliche Fratze. Und funkelnd rollt er die Pflaumenaugen. »Verfolgung«, sagt er. »Die ganze Weltgeschichte ist voll davon. Dadurch verewigt sich der Nationalhass unter den Nationen.« »Aber wissen denn Sie überhaupt, was das ist, eine Nation?« sagt John Weiss. »Oh ja«, sagt Blum. »Und was, bitteschön?« sagt John Weiss. »Eine Nation«, sagt Blum. »Eine Nation? Das sind die Leute, die am selben Ort wohnen.« »Bei Gott«, sagt Ned lachend, »wenn das so ist, dann bin ich auch eine Nation, denn ich wohne seit nun schon 5 Jahren am selben Ort.« Natürlich schütten sich alle jetzt aus über Blum, und er versucht, sich herauszulavieren und sagt, oder auch Leute, die an verschiedenen Orten wohnen. Das trifft auf meinen Fall zu. »Welcher Nation gehören Sie denn an, wenn ich fragen darf?« sagt der Bürger. »Irland«, sagt Blum. »Ich bin hier geboren, Irland.« Der Bürger sagt nichts. Er räuspert sich bloß den Schleim aus der Gurgel und spuckt, weiß Gott, eine ganze Red Bank aus, da davon direkt in die Ecke. »Immer raus mit dem Schwindel, Joe«, sagt er und zieht sein Taschentuch, um sich trocken zu wischen. »Schieb uns mal die Drinks rüber«, sage ich. »Welcher ist in wem seiner?« »Der da gehört mir«, wie der Teufel zu dem toten Schupper sagte. »Und dann gehöre ich auch noch einer Rasse an«, sagt Blum, »die gehasst und verfolgt wird. Heute noch. In eben diesem Augenblick, genau in dieser Sekunde. Bei Gott.« Und vor lauter Aufregung verbrennt er sich fast die Finger am Stummel seiner ollen Zigarre. »Beraubt«, sagt er, »ausgeplündert, beschimpft, verfolgt, um die Habe gebracht, die uns nach Recht und Gesetz gehört.« »Sprechen Sie vom neuen Jerusalem?« sagt der Bürger. »Ich spreche von der Ungerechtigkeit«, sagt Blum. »Recht so«, sagt John Weiss. »Stehet auf, denn da wieder mit Macht, meine Brüder.« »Also, das gäbe ein Kalenderbild, Zielscheibe für Mantelgeschosse. Old Speckgesicht, wie er aufsteht, wieder den Lauf einer Kanone. Und dann klappt er auf einmal zusammen und dreht und windet sich, ganz im Gegenteil, so schlapp wie ein nasser Sack. Aber es ist zwecklos«, sagt er. »Gewalt, Hass, Geschichte, all das. Das ist kein Leben für Männer und Frauen, Beschimpfung und Hass. Und dabei weiß doch jeder, was das wirkliche Leben ist. Das ist das genaue Gegenteil davon. Und das wäre«, sagt Elf, »die Liebe«, sagt Blum. »Ich meine, das Gegenteil von Hass.« »Ich muss jetzt gehen«, sagt er zu John Weiss. »Nur schnell auf einen Sprung zum Gericht rüber, um nachzusehen, ob Martin da ist. Wenn er kommt, sagen Sie ihm doch, ich bin in einer Minute wieder da. Nur auf einen Sprung.« »Aber wer hindert dich denn?« Und zack, saust er ab, wie ein geölter Blitz auf Kugellagern. »Ein neuer Apostel für die Heiden«, sagt der Bürger. »Allumfassende Liebe.« »Nun«, sagt John Weiss, »ist das nicht genau das, was uns immer gepredigt wird? Liebe deinen Nächsten.« »Den Kerl«, sagt der Bürger, »bring deinen Nächsten an den Bettelstab, das ist sein Motto. Liebe, Moja. Der ist mir ein nettes Muster für einen Romeo mit Julia.« Liebe liebt's, Liebe zu lieben. Krankenschwester liebt den neuen Apotheker. Konstabler 14a liebt Mary Kelly. Liebe liebt's, Liebe zu lieben. Gerte McDowell liebt den Jungen, der das Fahrrad hat. MB liebt einen blonden Herrn. Li Chihan ist seelverliebt in küssliche Chapu Chau. Jumbo, der Elefant, liebt Alice, die Elefantin. Der alte Mr. Verscheul mit dem Hörrohr liebt die alte Mrs. Verscheul mit dem Triefauge. Der Mann im braunen Macintosh liebt eine Dame, die tot ist. Die tot ist. Seine Majestät der König liebt ihre Majestät, die Königin. Mrs. Norman W. Tupper liebt Offizier Taylor. Man liebt eine bestimmte Person. Und diese Person liebt wieder die andere Person. Die andere Person. Denn jeder liebt irgendwen. Jeder liebt irgendwen. Irgendwen. Aber Gott. Aber Gott. Aber Gott. Liebt alle. Also, Joe, sag ich, auf dein allerbestes Wohl samt Gesundheit. Prost, neuer Bürger. Hurra allerseits. Ich weiß, wo er hin ist, sagt Lenehan und knackt mit den Fingern. Wer, sag ich. Blum, sagt er, das Gericht war bloß vorgeschützt. Er hat ein paar Schilling auf Flugblatt gesetzt und ist jetzt hin, um die Silberlinge zu kassieren. Was, der weißäugige Kaffir? Sagt der Bürger, der sein ganzes Leben lang noch nie im Zorn auf ein Pferd gesetzt hat. Genau da ist er jetzt hin, sagt Lenehan. Ich traf Bantam Lyons, der eigentlich setzen wollte, auf den Gaul, bloß dass ich ihn dann abgebracht habe davon, und er sagte mir, er hat den Tipp von Blum. Ich gehe jede Wette ein, dass er jetzt 100 Schilling für Fünfe hat. Der einzige Mensch in ganz Dublin, der das hat. Und bloß so ein Außenseiter raus. Ja, das ist er selbst, verdammt. Ein Riesenross von einem Außenseiter. Hör mal, Joe, sag ich. Wo geht's ja eigentlich nach St. Privat? Da, immer der Nase lang, sagt Harry. Na dann, Irland ade, scheiden tut weh. Geh ich also rum in den Hinterhof, um mir das Wasser abzuschlagen. Und bei Gott, 100 Schilling für Fünfe. Während ich meine Flugblatt 20 zu... Ich meine Ladung ablasse... Sag ich so zu mir, Gott, sag ich so zu mir. Ich hab's doch gewusst, dass er mit seinen Gedanken, oh, zwei Pinten von Joe raus und eine von Slattery noch, Gedanken ganz woanders waren und sich verdrücken wollte um 100 Schilling, Mensch, das sind ja 5 Pfund. Jedenfalls, wie ich dann zurückkomme, sind sie immer noch damit am Gange und John Weiss sagt, Gott schütze Irland vor diesem verdammten Schnüffelkopf und allen seinesgleichen, Mr. Blum mit seinem Larifari. Und sein Olaf vor ihm, der hat genau solche Gaunereien begangen, der alte Methusalem Blum, der Räuber und der Handlungsreisende, der sich dann mit Blausäure vergiftet hat, nachdem er das Land mit seinen Nippsachen und seinen Groschendiamanten überschwemmt hatte. Darlehen per Post zu leichten Bedingungen, jeden Betrag als Vorschuss gegen einfache Unterschrift. Entfernung spielt keine Rolle, Sicherheiten nicht erforderlich. Gott, der ist doch genauso wie Lenti McHale seine Ziege, die immer auf der Straße mitläuft, mit jedem ein Stückchen. Aber bestimmt, das ist Tatsache, sagt John Weiss. Und da kommt der Mann, der euch genaueres darüber erzählen wird. Martin Cunningham. Und tatsächlich, da fährt doch der Schlosswagen vor. Mit Martin drauf. Und dabei noch Jack Power. Und ein Bursche namens Crofter oder Crofton. Irgendein Staatspensionär aus dem Oberfinanzamt. Ein Orangist, den Blackburn auf der Liste hat und der sein Geld dafür bezieht. Oder Crawford. Dass er auf Kosten des Königs im ganzen Land herumschauwenzelt. Kommt denn Martin also rein und fragt, wo Blum wäre. Wo der ist, sagt Lenehan, ausgezogen, die Witwen und Waisen zu betrügen. Ist das nicht Tatsache, sagt John Weiss, was ich dem Bürger über Blum und den Sinn Fein erzählt habe. Aber schließlich und endlich, wieso soll ein Jude sein Land nicht ebenso lieben können wie der nächstbeste andere auch? Ja, wieso eigentlich nicht, sagt J.J., wenn er ganz sicher ist, um welches Land es sich dabei handelt. Also was ist er denn nun eigentlich? Jude oder Heide? Oder römischer Kathole oder Protestant? Oder was zum Teufel sonst? Sagt Ned. Beziehungsweise, wer ist er? Er ist ein abtrünniger Jude, sagt Martin, aus irgendeinem Kaff in Ungarn. Ist er nicht ein Vetter von diesem Dentisten Blum, fragt Jack Power. Keineswegs, sagt Martin, bloß Namensvettern die beiden. Er hieß früher Virag. Sein Vater hieß so, der sich vergiftet hat. Er hat das amtlich ändern lassen, der Vater. Das also ist der neue Messias für Irland, sagt der Bürger. Insel der Heiligen und Weisen. Na, die warten ja immer noch auf ihren Erlöser, sagt Martin. Was das betrifft, wir ja auch. Ein Wolf im Schafspelz, sagt der Bürger. Das ist er. Virag aus Ungarn. Ahasver nenne ich ihn. Verflucht von Gott. »Hast du Zeit für einen kleinen Schluck, Martin?« sagt Ned. »Hm, aber nur einen«, sagt Martin. »Wir müssen uns beeilen. Und du, Jack? Crofton? 3 halbe, Terry.« »Nun«, sagt Martin und klopft nach seinem Glas, »Gott segne alle, die hier sind, ist mein Gebet.« »Amen«, sagt der Bürger. »Und das wird er bestimmt auch tun.« und beim Klange des Messglöckleins zog, geführt von einem Kreuzträger mit Akoluten, Rauchfassschwingern, Schiffchenträgern, Vorlesern, Türhütern, Diakonen und Subdiakonen, die gesegnete Schar der Mitren geschmückten Äbte, Prioren, Bistumsverweser, Mönche und geistlichen Brüder heran. Die Mönche Benedikts von Spoleto, Kartäuser und Kamaldulenser, Zisterzienser und Olivetaner, Oratorianer und Vallombrosaner und die Mönche Augustins, Brigittiner, Premonstratenser, Serviten und Trinitarier und die Kinder Peters von Nola und mit ihnen vom Berge Karmel die Kinder des Propheten Elias, geführt von Bischof Albert und von Therese von Avila, beschut und auch nicht. Und braune und graue Mönche, Söhne des armen Franziskus, Kapuziner, Cordelia, Minimen, Observanten und die Töchter Claras und die Söhne Dominiks, die Predigermönche und die Söhne Vinzenz und die Mönche von St. Wulstern und Ignatius mit seinen Kindern und die Kongregation der Christian Brothers, geführt von Hochwürden Edmund Ignatius Rice und nach ihnen kamen alle Heiligen und Märtyrer, Jungfrauen und Bekenner, St. Cyr und St. Isidor Arator und St. Jakob der Jüngere und St. Phokas von Sinope und St. Julian Hospitator und St. Felix von Katalice und St. Simeon Stylitis und St. Stephanus Märtyrer und St. Johann von Gott und St. Feriol und St. Jugart und St. Theodotus und St. Wolmar und St. Richard und St. Vincent de Paul und St. Martin von Todi und St. Martin von Tours und St. Alfred und St. Joseph und St. Denis und St. Cornelius und St. Leopold und St. Bernhard und St. Terence und St. Edward und St. Owen Caniculus und St. Anonymus und St. Eponymus und St. Pseudonymus und St. Homonymus und St. und Bruder Aloysius Pacificus und Bruder Luis Bellicosus und die heiligen Rosas von Lima und von Viterbo und Santa Marta von Bethanien und Santa Maria von Ägypten und Santa Lucia und Santa Brigitta und Santa Attracta und Santa Dümpa und Santa Ita und Santa Marion Calpensis und die selige Schwester Teresa vom Kinde Jesus und Santa Barbara und Santa Scholastica und Santa Ursula mit 11.000 Jungfrauen. Und alle kamen sie mit Nimben und Aureolen und Glorien und trugen Palmenzweige und Harfen und Schwerter und Kronen aus Ölzweigen und waren in Gewänder gekleidet, darein gewoben waren die gesegneten Symbole ihrer Wirkenskraft. Tintenfässer, Pfeile, Brotlaibe, irdene Töpfe, Fesseln, Beile, Bäume, Brückenkinder in einem Badezuber, Muscheln, Geldsäckel, Scheren, Schlüssel, Drachen, Lilien, Rehposten, Bärte, Schweine, Lampen, Blasebälge, Bienenkörbe, Suppenkellen, Sterne, Schlangen, Ambosse, Vaselindosen, Glocken, Krücken, Zangen, Hirschgeweihe, wasserdichte Stiefel, Falken, Mühlsteine, Augen auf einer Schüssel, Wachslichte, Weihwedel, Einhörner. Und da sie nun an der Nelson-Säule vorüberschritten und nahmen ihren Weg durch die Henry Street, Mary Street, Capel Street, Little Britain Street und sangen den Introitus zu Epiphania Domini, der da beginnet Surge Illuminare und danach noch gar lieblich das graduale Omnes, welches lautet Desaba venient, siehe, da taten sie vielerlei Wunder, trieben Teufel aus, erweckten die Toten zum Leben, vervielfältigten Fische, heilten die Lahmen und die Blinden, fanden verschiedene Gegenstände auf, welche verlegt worden waren, legten die Schrift aus und erfüllten sie, segneten und weissagten. Und endlich kam unter einem Baldachin von goldenem Tuch Hochwürden Pater O'Flynn, begleitet von Malachias und Patrick. Und als die guten Väter den vorbestimmten Ort erreicht hatten, das Haus von Bernard Kiernan and Co. GmbH, Little Britain Street 8, 9 und 10, Großhandelsversand von Wein und Brandy, Schanklizenz für Bier, Wein und Spirituosen auf firmeneigenem Gelände, da segnete der zelebrierende Priester das Haus und beweihräucherte die Pfosten geteilten Fenster und die Gratbögen und die Wölbungen und die Kammlinien und die Kapitäle und die Giebelfelder und die Kranzgesimse und die ausgezackten Bögen und die Helmdächer und die Kuppeln und besprengte die Oberschwellen mit geweihtem Wasser und betete, dass Gott segnen möge das Haus, wie er gesegnet das Haus Abrahams und Isaaks und Jakobs und möge die Engel seines Lichts lassen Wohnung darin nehmen. Und er Er trat ein und segnete die Speisen und die Getränke, und alle Gesegneten respondierten seinen Gebeten. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit coelum et terram. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Und er legte den Gesegneten die Hände auf und dankte und betete, und sie alle beteten mit ihm und sprachen. Deus, cuius verbus sanctificantur omnia, benedictionem tua me funde super creaturas istas, et paesta ut Christus eis secundum legem et voluntatem, tua cum gratiarum actione, usus fuerit per invocationem sanctissimi nominis, tui corporis sanitatem et anime tutelam, te auctore percipiat per Christum Dominum nostrum. Ich sehe mich gerade so um, wem wohl die nächste Schnapsidee jetzt einfällt. Aber da verdammt noch eins, da platzt der Kerl doch schon wieder zur Tür rein und tut dabei, wie wenn er's höllisch eilig hätte. Ich war nur rasch noch auf dem Gericht, sagt er. Ich wollte sie suchen. Hoffentlich bin ich nicht. Nein, sagt Martin, wir sind fertig. Auf dem Gericht, meiner Seele. Und dabei hängt er die Taschen durch von Gold und Silber, Kerl. Schäbiger Lump. Lass wenigstens eine Runde springen. Aber nein, nicht die Bohne. Also das ist mir doch der typische Jit. Alles nur für den eigenen Wanst. So gerissen wie eine Scheißhausratte. 100 für 5. Keinem weitererzählen, sagt der Bürger. Wie bitte? Sagt er. Kommt, Jungs, sagt Martin, der sieht, dass es brenzlig wird. Jetzt wollen wir aber. Ja, keine Menschen, sagt der Bürger und gibt ein Gebrüll von sich. Bleibt ein Geheimnis. Und der verdammte Hund wacht auf und knurrt ebenfalls los. Also, Wiedersehen allerseits, sagt Martin. Und damit zerrt er sie raus, so schnell wie er bloß kann. Jack Bauer und Crofton, oder wie der nun heißt, und den Kerl in der Mitte. Und tut dabei so, als hätte er überhaupt nicht kapiert, was los ist. Bloß rauf mit ihnen auf die verdammte Kutsche. Zisch ab, sagt Martin zu dem Kutscher. Der milchweiße Delfin schüttelte seinen Helmbusch, und in der güldenen Achterhütte erhob sich der Steuermann und spreitete das sich bauchende Segel aus in den Wind und legte ab mit vollen Segeln den Spinnaker nach Backbord. Und viele anmutige Nymphen zogen nahe an Steuer und an Backbord und hielten sich zu Seiten des edlen Schiffes und bildeten eine Kette leuchtender Gestalten, wie der kundige Stellmacher tut, wenn um die Mitte des Rads er festigt die gleichabständigen Speichen, von denen die eine Schwester ist der anderen, und bindet sie alle mit einem äußeren Ring und verleihet so Eile den Füßen der Menschen, wenn auf Fahrt sie gehen, zur Heerschau oder zum Kampfe um schöner Damen lächeln. Also denn kamen auch sie und umringten das Schiff, die willigen Nymphen, die nimmer sterbenden Schwestern. Und sie lachten und spielten im Kreis ihres Schäumens. Und das Schiff, es spaltet die Wogen. Aber bei Gott, ich bin gerade dabei und will mir die Neige eintrichtern von meiner Pinte. Da sehe ich, wie der Bürger aufsteht und zur Tür watschelt, schnaufend und prustend vor Wassersucht, und ihm den Fluch Cromwells nachschickt, Glock, Buch und Kerze auf Irisch. Und dabei spuckt und speit er sich einen ab. Und Joe und der kleine Elf machen um ihn rum wie die Heinzelmännchen, um ihn bloß wieder zu befriedlichen. »Lasst mich«, sagt er. Und bei Gott, er kommt immerhin bis zur Tür. Und da halten sie ihn fest und er brüllt los, »Israel soll leben! Dreimal hoch!« Mensch, hock dich doch um Christi Willen auf die parlamentarische Seite von deinem Arsch und gib hier keine öffentliche Vorstellung. Jesus, da hat's doch jedes Mal wieder so einen gottverdammten Clown, der aus einer Mücke einen gottverdammten Elefanten macht. Bei Gott, da kann einem doch das Porter sauer werden im Hals, kann es einem. und sämtliche Lumpen und Schlampen der Nation vor dem Eingang. Und Martin ruft dem Kutscher zu, er soll doch bloß machen. Und der Bürger brüllt wie verrückt. Und Elf und Joe hängen sich an ihn, dass er doch endlich still ist. Und er, der Kerl, auf dem hohen Ross von wegen der Juden. Und die Bummelanten verlangen eine Rede. Und Jack Power hampelt sich ab und will ihn dazu bringen, dass er sich bloß endlich hinsetzt auf der Karre und seine verdammte Schnauze hält. Und ein Bummelant mit einem Pflaster überm Auge fängt an zu singen. Wenn der Mann im Mond ein Jit wäre, ein Jit wäre, ein Jit. Und eine Schlampe draußen schreit hinter ihm her. Hey, Mister, Ihr Stall ist offen, Mister. Und sagt er, Mendelssohn war Jude und Karl Marx und Mercadante und Spinoza. Und der Erlöser war Jude. Und sein Vater war Jude, euer Gott. Er hat gar keine Vater gehabt, sagt Martin. So, und jetzt reicht's, ab geht's. Wem sein Gott, sagt der Bürger. Nun, sein Onkel war Jude, sagt er. Ihr Gott war Jude, Christus war Jude, wie ich. Bei Gott, der Bürger stürzt in den Laden zurück. Jesus, sagt er, ich schlag dieser Judensau das Hirn raus, weil der Kerl den heiligen Namen gebraucht hat. Jesus, ich werde ihn kreuzigen, das werde ich. Jawohl, gib mir die Keksdose da. Halt, halt, sagt Joe. Bei Gott, aber der Teufel bringt ihn nicht zum Stehen. Bis dass er irgendwie die verdammte Blechbüchse erwischt hat. Und raus aus der, und der kleine Elf hängt ihm am Ellbogen und er brüllt wie eine angestochene Sau. Und das Ganze ist glatt wie ein Stück im Queen's Royal Theater. Wo ist der Kerl, dass ich ihn ermorde? Und Ned und J.J. wie gelähmt vor Lachen. Verdammt und zugenäht, sage ich. Jetzt ist's Matthäi am Letzten. Aber das Glück will's und der Kutscher kriegt den Klepper rum auf die andere Seite und ab geht die Post. Halt, Bürger, sagt Joe. Stopp! Bei Gott, aber der reißt die Hand los und holt aus und lässt das Ding fliegen. Gott sei Dank schien ihm die Sonne in die Augen, sonst hätte er ihn erwischt und bestimmt glatt erschlagen. Der verdammte Klepper scheut und der alte Köter setzt wie irre hinter der Kutsche her und das ganze Gesocks brüllt und lacht und die alte Blechbüchse klappert die Straße lang. Die Katastrophe war entsetzlich und von augenblicklicher Wirkung. Das Observatorium von Danzig registrierte insgesamt 11 Stöße, alle fünften Grades nach der Skala Mercalis, und ist keine ähnliche seismische Störung auf unserer Insel bezeugt seit dem Erdbeben von 1534, dem Jahre der Rebellion des Seidenen Thomas. Aus den Berichten von Augenzeugen geht hervor, dass die seismischen Wellen von einer heftigen atmosphärischen Störung zyklonischen Charakters begleitet waren. Ein Stück Kopfbedeckung, welche, wie inzwischen mit Gewissheit ermittelt werden konnte, dem hoch angesehenen Sekretär des Kron- und Friedensrichters Mr. George Fotrell gehörte, sowie ein seidener Regenschirm mit goldenem Griff und dem eingravierten Initialenpaar, Wappenschild und der Hausnummer des gelehrten und sehr verehrten Vorsitzenden der Vierteljahrsgerichtssitzungen Sir Frederick Faulkner, Stadtrichters von Dublin, wurden von Suchtrupps in entlegenen Teilen der Insel gefunden, will sagen, das erstere auf der dritten Basaltkuppe des Giant's Causeway, das letztere einen Fuß und 3 Zoll tief im Sandstrand der Hole Open Bay, in der Nähe des alten Head of Kinsale. Die Rettungsarbeiten, Räumung der Debris, der menschlichen Überreste und so weiter, wurden den Firmen Michael Mead und Sohn, 159 Great Runswick Street, und T.C. Martin, 77 bis 80 Northwall, anvertraut, und es helfen ihnen bei diesem Geschäfte die Mannschaften und Offiziere des leichten Infanterieregiments Duke of Cornwall unter der Generalaufsicht S.K.H. des sehr ehrenwerten Herrn Konteradmirals Sir Hercules Hannibal Habeas Corpus Anderson KG, KTPC, KCB, MP, .P, MB, DSO, SUD, MFH, MRIA, BL, Dr. Moose, PLG, FTCD, FRUI, FRCPI und FRCSI. Also sowas hat man doch wahrhaftig noch nicht gesehen, seit der Erdachse schief liegt. Bei Gott, wenn er dieses Lotteriescheinchen an den Kappes gekriegt hätte, dann wird er den Goldpokal so bald nicht vergessen wieder. Das wird er. Aber bei Gott, dann wäre der Bürger auch eingespunt worden wegen tätlichen Angriff und Schlägerei. Und Joe wegen Beihilfe und Anstiftung. Der Kutscher hat ihm das Leben gerettet, indem dass er abfuhr wie verrückt. So sicher, wie Gott uns Moses erschaffen hat. Was? Oh Jesus, was kann man wohl sagen? Und der Bürger schickt ihm noch einen ganzen Schwall Flüche hinterher. Habe ich ihn nun erledigt, sagt er, oder was? Und er brüllt den verdammten Köter an. Hinterher, Gary! Fass ihn, mein Junge! Und dann sehen wir bloß noch, wie die verdammte Kutsche um die Ecke saust und Old Schafsgesicht obendrauf am Fuchteln ist. Und der verdammte Köter hast du was kannst du hinterher mit angelegten Ohren, um ihm sämtliche Knochen aus den Fugen zu reißen. 100 für 5. Jesus, die hat er aber abgebüßt, kann ich euch sagen. Und siehe, da kam eine große Helle über sie, und sie sahen den Wagen, darin er stand, auffahren gen Himmel, und sie sahen ihn in dem Wagen, gekleidet in die Herrlichkeit der Helle, und es ging ein Strahlen von ihm aus, gleich wie von der Sonne, so schön als der Mond und so schrecklich zugleich, dass sie vor heiliger Scheu nicht wagten, den Blick zu ihm zu erheben. Und es kam eine Stimme vom Himmel und rief, Elias, Elias. Und er antwortete ihr mit einem mächtigen Schrei, Abba, Adonai. Und sie sahen ihn, ja, ihn, Ben, Blum, Elias, inmitten von Wolken von Engeln, auffahren zur Herrlichkeit der Helle in einem Winkel von 45 Grad über Donohoe in der Little Green Street, als habe ihn der Schwung einer Schaufel hinaufbefördert. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger, Kapitel 12, Kyklop. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bohlert. Mitgewirkt haben Thomas Thieme und Josef Bierbichler, Corinna Harfuch, Rufus Beck und Stefan Wilkening. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012, Dramaturgie Manfred Hess.